war einmal ein alter Fuchs mit 9 Schwänzen. Der glaubte, seine Frau wäre ihm nicht treu und wollte er sie in Versuchung führen. Er streckte sich unter die Bank, regte kein Glied und stellte sich, als wenn er mausetot wäre. Die Frau Füchsin ging auf ihre Kammer, schloss sich ein und ihre Magd, die Jungfer Katze, saß auf dem Herd und kochte. Als es nun bekannt ward, dass der alte Fuchs gestorben war, so meldeten sich die Freier. Da hörte die Magd, dass jemand vor der Haustüre stand und anklopfte. Sie ging und machte auf. Und da war es ein junger Fuchs, der sprach: »Was macht sie, Jungfer Katze? Schläft sie oder wacht sie?« Sie antwortete: »Ich schlafe nicht, ich wache. Will er wissen, was ich mache? Ich koche warm Bier, tue Butter hinein. Wird der Herr mein Gast sein?« »Ich bedanke mich, Jungfer«, sagte der Fuchs. »Was macht die Frau Füchsin?« Die Magd antwortete: »Sie sitzt auf ihrer Kammer. Sie beklagt ihren Jammer, weint ihre Äuglein seidenrot, weil der alte Herr Fuchs ist tot. Sag ihr doch, Jungfer, es wäre ein junger Fuchs da, der wollte sie gern freien.« »Schon gut, junger Herr.« Da ging die Katze die Tripp, die Trapp. Da schlug die Tür die Klipp, die Klapp. »Frau Füchsin, sind Sie da?« »Ach ja, mein Kätzchen, ja. Es ist ein Freier draus.« »Mein Kind, wie sieht er aus?« »Hat er denn auch 9 so schöne zeise Schwänze wie der selige Herr Fuchs?« »Ach nein«, antwortete die Katze, »er hat nur einen. So will ich ihn nicht haben.« Die Jungfer Katze ging hinab und schickte den Freier fort. Bald darauf klopfte es wieder an und es war ein anderer Fuchs vor der Türe. Der wollte die Frau Füchsin freien. Er hatte 2 Schwänze. Aber es ging ihm nicht besser als dem ersten. Danach kamen noch andere, immer mit einem Schwanz mehr, die alle abgewiesen wurden, bis zuletzt einer kam, der 9 Schwänze hatte, wie der alte Herr Fuchs. Als die Witwe das hörte, sprach sie voll Freude zu der Katze: »Nun mach mir Tor und Türe auf und kehrt den alten Herrn Fuchs hinaus.« Als aber eben die Hochzeit sollte gefeiert werden, da regte sich der alte Herr Fuchs unter der Bank, prügelte das ganze Gesindel durch und jagte es mit der Frau Füchsin zum Haus hinaus. Als der alte Herr Fuchs gestorben war, kam der Wolf als Freier, klopfte an die Türe und die Katze, die als Magd bei der Frau Füchsin diente, machte auf. Der Wolf grüßte sie und sprach: »Guten Tag, Frau Katz von Kehrewitz. Wie kommt's, dass sie alleine sitzt? Was macht sie Gutes da?« Die Katze antwortete: »Brock mir Wecke und Milch ein. Will der Herr mein Gast sein?« »Dankeschön, Frau Katze«, antwortete der Wolf. »Die Frau Füchsin nicht zu Haus?« Die Katze sprach: »Sie sitzt oben in der Kammer, beweint ihren Jammer, beweint ihre große Not, dass der alte Herr Fuchs ist tot.« Der Wolf antwortete: »Will sie haben einen anderen Mann, sie soll nur heruntergarnen.« Die Katze, die lief die Treppe hinan und ließ ihr Zeichen rumagarn, bis sie kam vor den langen Saal. Klopft an mit ihren 5 goldenen Ringen. »Frau Füchsin, ist sie drin? Will sie haben einen anderen Mann, so soll sie nur runtergarn.« Die Frau Füchsin fragte: »Hat der Herr rote Höslein an und hat er ein Spitzmäulchen?« »Nein«, antwortete die Katze, »so kann er mir nicht dienen.« Als der Wolf abgewiesen war, kam ein Hund, ein Hirsch, ein Hase, ein Bär, ein Löwe und nacheinander alle Waldtiere. Aber es fehlte immer einer von den guten Eigenschaften, die der alte Herr Fuchs gehabt hatte, und die Katze musste den Freier jedes Mal wegschicken. Endlich kam ein junger Fuchs. Da sprach die Frau Füchsin: »Hat der Herr rote Höslein an und hat er ein Spitzmäulchen?« »Ja«, sagte die Katze, »das hat er.« »So soll er heraufkommen«, sprach die Frau Füchsin und hieß die Magd das Hochzeitsfest bereiten. Katze, kehr die Stube aus und schmeiß den alten Fuchs zum Fenster hinaus, bracht so manch dicke, fette Maus, fraß sie immer alleine, gab mir aber keine. Da ward die Hochzeit gehalten mit dem jungen Herrn Fuchs und ward gejubelt und getanzt, und wenn sie nicht aufgehört haben, so tanzten sie noch.